ein Bettes, das das Leben aus deinem Körper weicht, der Tod dich endlich rettet. Vor jedem neuen langen Tag, der Trost uns ohne Ende ist. Die einzigen, die dich noch brauchen, sind die Pflanzen, die du gibst. Ist es Montag oder Dienstag? Freitag oder scheißegal, du weißt nur, dass du nicht mehr willst, der Tag ist deine Qual. Ist es 5 Uhr oder 6 Uhr? 19 Uhr oder scheißegal, du weißt nur, dass du nicht mehr willst, der Tag ist deine Qual. Da sitzt du nun seit Stunden oder sind sie leicht schon Tage? Ein Unterschied macht dir nichts, ändert sich die Lage. Du bist und bleibst alleine, weil dich niemand sehen will. Und die letzte Hoffnung, Telefon, ist schon 2 Wochen still. Ist es Montag oder Dienstag, Freitag oder scheißegal, du weißt schon, dass du nicht mehr bist, der Tag ist deine Qual. Ist es 5 Uhr oder 6 Uhr, 19 Uhr oder scheißegal, du weißt schon, dass du nicht mehr bist, der Tag ist deine Qual. Ist es Montag oder Dienstag, Freitag oder scheißegal, du weißt schon, dass du nicht mehr bist, der Tag ist deine Qual. Ist es 5 Uhr oder 6 Uhr, 19 Uhr oder scheißegal, du weißt schon, dass du nicht mehr bist.